damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 17. Ich möchte den Anfang dieses Tagebucheintrags jemandem widmen, der mir hier konsequent jeden Morgen begegnet und mich, obwohl ich dem nie zugestimmt habe und es mir auch zuwider ist, feucht umarmt. Dem grünen Duschvorhang in meiner Dusche. Es sind ja nur 3 Wochen, habe ich gedacht, als wir uns das erste Mal begegneten. Aber nun, obwohl es noch 5 Tage bis zum Ende meiner Reha sind, ist meine Geduld etwas beansprucht. Denn ich finde das mittlerweile fies. Dann ist da noch, dass ich mich jedes Mal frage, wen er schon alles umarmt hat und wie genau er es mit der Hygiene hält. Ich weiß, dass einige von euch viel unterwegs sind und die Problematik mit Sicherheit kennen. Daher genug davon jetzt. Der Samstag heute ist windig und nass. So ganz spontan kein Rausgewitter. Zum Glück steht ein Tagesordnungspunkt für heute schon fest. Ab 13 Uhr die Night of the Pots. Auf dem Therapieplan steht 8.45 Uhr Hydrojet. Also ein Wohlfühltermin. Diesen habe ich auch sehr freudig nach einem ausgiebigen Frühstück wahrgenommen. Danach war ein wenig Aufräumen angesagt und mir fielen meine weißen T-Shirts, welche ich gerne zum Sport anziehe, in die Hände. Irgendwie hatte ich ein ungutes Gefühl, diese so durchgeschwitzt aufzubewahren und habe daher gedacht, jetzt, wo ich so gut in Sachen Waschmaschine eingearbeitet bin, kann ich die Dinger ja mal noch schnell durchwaschen, bevor sie in den Koffer für die Rückreise kommen. Irgendwas ist da aber nicht ganz so perfekt gelaufen. Denn obwohl ich keine andersfarbige Wäsche in der Maschine hatte, werde ich mich wohl zu Hause noch einmal mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob Batik noch in ist oder ob es noch so etwas wie Bleiche gibt. Jedenfalls sind sie leider nicht wieder richtig weiß geworden. Der übliche Gang zu den Postfächern bescherte mir den Therapieplan für die nächste, die letzte Woche. Wobei es eigentlich nur 3 Tage sind, denn der Donnerstag ist ja Abreisetag. Man scheint offensichtlich zum Schluss noch einmal alles aufzufahren, was das Repertoire an Therapien bietet. Wahrscheinlich, damit der Versicherer auch zufrieden ist. Das werden 3 vollgepackte sportliche Tage. Leider hat das aber auch zur Folge, dass ein Treffen mit dem Micha hier in Schönhagen nicht stattfinden kann, was ich sehr schade finde. Bevor die Night of the Pots startet, noch Mittagessen gehen. Linseneintopf mit Wurst. Eine schöne, kräftigende Mahlzeit. Dann zurück ins Zimmer, 2 Häuser entlang, 5 Stockwerke hoch und ran an den Rechner. Ich freue mich auf die Leute und logge mich pünktlich ein und treffe Freunde. Es ist schön, dass es auch von hier aus Schönhagen funktioniert. Lediglich die Versorgung mit Getränken und Lebensmitteln lässt diesmal zu wünschen übrig. Der vorsorglich aus dem Speisesaal mitgenommene Kaffee war dann auch schneller leer als gedacht. Gegen 18 Uhr musste ich mich dann leider abwesend melden, weil ich sonst nichts mehr zu essen bekommen hätte. Dennoch habe ich mir Mühe gegeben, mich nicht zu hetzen. Nur die Anfrage auf ein Flens im Bistro habe ich dann doch abgelehnt und habe eine Flasche mit aufs Zimmer genommen, was hier nicht gern gesehen wird, denn außer im Bistro ist im ganzen Haus Alkoholverbot. Die Night of the Pots war großartig, Wir hatten gemeinsam mit den Podcasterinnen und Podcastern eine fantastische Zeit. Es war kunterbunt und verschieden, aufgezeichnet, live oder auch spontan. Ein toller Mix. Im Anschluss an das offizielle Programm blieben wir noch einige Zeit auf dem Teamspeak-Server. Mann, was haben wir gelacht, bis hin zum körperlichen Schmerz. Nach 22 Uhr hatte ich ein wenig Sorge, dass gleich die Nachtschwester im Türrahmen steht, weil es hier ja so hellhörig ist. Und das, was da immer wieder aus mir herausbrustete, hätte man auch mit einer akuten Atemnot verwechseln können. Am Ende ist es aber ohne einen Besuch des Pflegefachpersonals in meinem Zimmer ausgegangen und auch die Nachbarschaft fühlte sich anscheinend nicht so arg gestört. Spät geht es nun zu Bett und aus Rücksichtnahme werde ich wohl erst morgen früh wieder ins Mikrofon sprechen. Ich empfehle mich und sage, bis denne.